Deutschlandfunk, Rock etc. Heute Abend wird in Memphis in Tennessee gefeiert. Dort gilt der 5. Juli als Geburtstag des Rock'n'Roll. Denn heute vor 50 Jahren nahm Elvis Presley in einem Studio in Memphis einen Titel auf, den viele für den ersten Rock'n'Roll-Titel halten, That's All Right. Über das Datum kann man nicht streiten, höchstens, ob damit wirklich diese Musik geboren wurde. So etwas geht eigentlich nicht über Nacht. Knut Benzner hat ein paar Daten und Fakten gesammelt, sowie ein paar Meinungen eingeholt. Rock'n'Roll hat die Welt verändert. So viel steht fest. A wop bop a loo bop, a lop bam boom. Rock'n'Roll. All right. Die um der Verkäuflichkeit willen unerbittlich kontrollierte Banalität der gegenwärtigen leichten Musik brennt ihrer Physiognomik das Entscheidende ein, das Vulgäre. Fast könnte man argwöhnen, eben daran seien die Hörer am eifrigsten interessiert. Ihre musikalische Gesinnung hat wahrhaft »Ich will ja gar kein Mensch sein« zur Maxime. Rock'n'Roll. Die Auseinandersetzung über Rock'n'Roll war Teil eines Kampfes, der von selbsternannten Eliten seit der Trennung von E-Musik und U-Musik gegen das als minderwertig eingestufte, unterhaltende Genre geführt wird. Rock'n'Roll. Das erste Zitat, dieses dahingehauchte. A wop bop a loo bop, a lop bam boom. Wir kommen gleich noch einmal darauf zurück. Erwähnt sei allerdings bereits jetzt, dass diese Sprache, diese Formel sowohl bis dahin einmalig war, als auch auf komplettes Unverständnis seitens derer stieß, die jenes Formelhafte als Sprachverhunzung empfanden. Das zweite Zitat. Die um der Verkäuflichkeit willen unerbittlich kontrollierte Banalität. Theodor W. Adorno. Zwar nicht auf den Rock'n'Roll bezogen, sondern auf alle Antiklassik im Allgemeinen und Jazz im Besonderen. Adorno hat sich nie die Mühe gemacht, Rock'n'Roll zu rezensieren. Jazz schon. Und parallel zum Rock'n'Roll entwickelte sich der Hard Bop, Horace Silver, Art Blakey. Die Rock'n'Roller des Jazz. We had Horace Silver and we had Lou Donaldson, Clifford Brown and Curly Russell and myself. Das dritte und letzte Zitat. Die Auseinandersetzung über Rock'n'Roll war Teil. Das waren Klaus Kunke, Manfred Miller und Peter Schulze, Mitarbeiter Radio Bremens bereits in den 70ern und ihr völlig vergessenes Standardwerk Geschichte der Popmusik. Zurück auf Anfang. A wop bop a loo bop, a lop bam boom. Wop bop a loo bop, lop bam boom. Elvis oder der, wop bop a loo bop, lop bam bam, der den Song geschrieben hatte, Little Richard. Rock and roll is the music that lifts your soul and take control. And knock out the headaches because it rocks it out. Make the liver quiver and the bladder splatter and your knees freeze. That's what rock and roll is. There was all this exciting new music on the radio. Da war all diese erstaunliche neue Musik im Radio. And, it just happened to be Rhythm and Blues. Mehr oder weniger Rhythm and Blues, eine eigentlich fremde Angelegenheit für eine weiße Person in den 50ern hier unten im Süden, selbst wenn die Musik aus der nächsten Nachbarschaft kam. Gesellschaftlich gesehen, diese Musik hat mehr dazu beigetragen, die Barrieren zwischen uns und unseren jungen Brüdern niederzureißen als Religion oder Politik. Jerry Schilling. So weiß wie nur irgendwas. Schilling war, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, einer der sogenannten Mitglieder der Memphis-Mafia, jener Kreis von Speichelleckern, die Elvis Presley in Memphis, Tennessee, um sich herum geschart hatte. Hi, this is Elvis Presley. Schilling hatte in Graceland gewohnt und war später wohnhaft in Los Angeles, unter anderem der Manager der Beach Boys. Schilling ist seit einigen Jahren zurück in Memphis. Wir wuchsen im Süden in Memphis während der 50er etwa so auf. Kein sozialer Kontakt zu Schwarzen, keine gemeinsamen Hotels, nicht einmal die gemeinsame Benutzung von Trinkwasserspendern. Das ist Historie, von der die meisten ahnen, aber als ich aufwuchs, war es so. Ich werde nie vergessen, als meine Eltern und ich, sie wollten mir ein paar Schuhe kaufen, in die Innenstadt gingen. Ich hatte Durst und meine Mutter scheuerte mir ein paar, weil ich am farbigen Trinkwasserspender stand. Ich wusste es nicht besser, ich war jung. Ich dachte, ich müsste sterben, weil ich vom farbigen Trinkwasserspender genommen hatte. Diese erlernten Vorurteile, so erlernt. Prejudice, it's all learned, you know. And music, when I got to become pre-teenager. Als ich älter wurde, als ich zum Teenager heranwuchs, sah ich Schwarze, die Spaß hatten, andere Persönlichkeiten, als wir es waren. And totally different personality. Wir hatten Schwarze immer nur gesehen, wie sie den Müll einsammelten oder als Haushilfen arbeiteten. Die Musik begann, die Barrieren zu zertrümmern. Wunderschöne Leute, großartige Musik. Es gab eine Klammer und die Klammer war Musik. It's always got to be some hook. And the hook was music. Ein wenig idealisiert vielleicht, denn die Rechte der Schwarzen waren quasi bei Null, wenn nicht darunter. Aber hier ist so eine Klammer. Well, now that's all right, no mama. That's all right for you. That's all right, no mama. Any way you do, but that's all right. That's all right. That's all right now, mama. Any way you do. Well, my mama, she done told me. Papa told me, too. The life you live in, son, now women be the death for you. But that's all right. That's all right. That's all right, mama, anyway do. Well, mama, she done told me, papa done told me too. Son, that gal you foolin' wish she ain't no good to you. But that's all right, that's all right. Sollte man zum 100. Mal erwähnen, dass Arthur Big Boy Crudup, der Autor und ursprüngliche Sänger dieses Songs, bis in die 1980er nach vielen gerichtlichen Prozessen auf Tantiemen wartete? Doch vorschnell zu behaupten, die Weißen hätten grundsätzlich Diebstahl an der schwarzen Musik begangen. Diebstahl war eine beidseitige Angelegenheit. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Man, that about, and then we start rock on and start to shout. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Man, that music's gone, gone. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Man, that music's gone, gone. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, everybody. Go, go, go, go, go, go, go. Back then? Noch einmal Jerry Schilling. Freundschaften, die gab es zwischen Schwarz und Weiß nicht, nein. Ich glaube, die Musiker begannen damit, wie zum Beispiel Elvis und B.B. King. Die Musik begann damit, Discjockeys wie Dewey Phillips, die keine Angst hatten, weiße und schwarze Musik bei derselben Radiostation zu spielen, obwohl sie eben dafür mehr als kritisiert wurden. Oder Sam Phillips, der die Courage hatte, schwarze Bluesänger aufzunehmen, Howlin' Wolf und solche Leute. Auch Sam Phillips wurde kritisiert. He had to make his money on the roof of the Peabody. He would record for WREG, the big bands. And then he would go downstairs, go over on Bill Street and go to his little studio and record people like Howlin' Wolf and people like that. Auch Sam Phillips wurde kritisiert. Heute ist das cool, aber geh nur 40 Jahre zurück. Das konnte dein Geschäft in Mitleidenschaft ziehen und deine Gesundheit. It was a real thing. Dewey Phillips war DJ in Memphis, Tennessee. Oh, yes, sir, good people, so Phillips, which bring the hottest cotton picking thing to cut, a real hot blue, coming through WHBQ and Hotel Chisca. Und der Erste, der Elvis im Radio bei WHBQ spielte. Sam Phillips, nicht verwandt mit Dewey. Sam Phillips war der Inhaber des Memphis Recording Service, dann Sun Records genannt. Und der hatte in der Tat Schwarze aufgenommen und produziert. I've got a list of the blacks here that I recorded that were, I mean, from B.B. King on down a little Junior Parker, the Prisoners and Ike Turner, Jackie Brinson, Rocket 88. Er, Phillips, selbst aus dem Süden, Florence, Alabama. You know, but when I knew if we could get a white... Wissen Sie, ich dachte mir, wenn ich einen Weißen finden würde, der nicht versucht, die Schwarzen zu kopieren, der aber in der gleichen Umgebung aufgewachsen ist, der dieselben Erfahrungen gemacht hat, die Lebenserfahrungen wie die Schwarzen im Süden, das musste etwas Kreatives werden. I know there's got to be creativeness there. Er sollte ihn finden. Train I ride 16 coaches long. Train I ride 16 coaches long. Well, that long black train got my baby and gone. Train, train, coming round, round the bend. train, train, coming right out of bed. Well, it took my baby, but it never will again. No, not again. Train, train, coming down, down the line. Train, train, coming down the line. Well, it's bringing my baby, 'cause she's my all, my, she's my all, my. Train coming round, round the bend, round, round the bend. Train, train coming round, round the bend, round, round the bend. Well, it took my baby, but it never will again, never will again. Es gab neben Dewey Phillips andere DJs. Hunter Hancock. Let's go hunting with Hunter. Dick Clark, auch Fernsehmoderator. I believe too that they wanted something that they could call their own, that it wasn't, that was separate and apart from the world that their parents liked. It was their music, made by teenagers for teenagers. Und Alan Freed. Hello, everybody. Hi, all tonight. This is Alan Freed, the old king of the Moondoggers, and it's time again. I knew Alan Freed, as a matter of fact. Ich kannte Alan Freed zu seinem Kollegen Scott Muni. Ich kannte ihn noch aus der Zeit, als in Akron, Ohio arbeitete. Als Freed nach New York ging, bekam ich glücklicherweise seinen Job dort. Als ich dann in New York landete, wurden wir Freunde. Und verwendete den Auszug Rock'n'Roll, der von den Schwarzen als Umschreibung für Sex gebraucht wurde. Es ist einfach eine großartige Metapher, schlicht und passend. Hat die Türen geöffnet und ermöglicht, dass Menschen erkannten, es gibt noch andere Musik. Race Music wurde schwarze Musik bis dahin genannt. Und natürlich war Rock'n'Roll eine schwarze Metapher. Bereits 1922 hatte die Blues-Sängerin Trixie Smith My Daddy Rocks Me With One Steady Roll gesungen, was andere inspirierte. Rock That Thing, Rock Me Mama, I'm a Steady Rollin' Man. Alle Songs vor 1935. Shake, Rattle and Roll. Rüdiger Blömicke, Autor des Buches Roll Over Beethoven, wie der Rock'n'Roll nach Deutschland kam. Es gibt zum Beispiel Shake, Rattle and Roll, das Stück, das Bill Haley dann in einer harmloseren Fassung gesungen hat. Aber bei Big Joe Turner geht es eindeutig darum, dass er, der Sänger, sieht, was seine Geliebte unterm Rock hat und dass er gerne unter ihrem Rock sein möchte. Und da hat Bill Haley dann aus dieser Schlafzimmersituation hat er eine Küchensituation gemacht, um das für das weiße Publikum zu entschärfen. In den bigotten USA. Pots and pans. Well, you wear old dresses, the sun comes shining through. Well, you wear old dresses, the sun comes shining through. I can't believe my heart, all the mess belongs to you. sleeping in a seafood store. I'm like a one-eyed cat peeping in a seafood store. Well, I can look at you till you ain't no child no more. I shake, round and roll. Shake, round and roll. Shake, round and roll. Shake, round and roll. Well, it won't do right to save your doggone soul. Mit den vollgefressenen, selbstgefälligen weißen Erwachsenen, deren Leben nach Intoleranz und Opportunismus roch. They're really rocking in Boston, in Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, and around the Frisco Bay, all over St. Louis, and down in New Orleans, all the cats wanna dance with sweet little 16. Sweet little 16, she just got to have about a half a million famed autographs. Her wallet filled with pictures, she got them one by one. She gets so excited, watch her look at her rumble. Oh, mommy, mommy, please may I go? It's such a sight to see somebody steal the show. Whisper to mommy, it's all right with you. 'Cause they'll be rocking in Boston, in Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, and round the Frisco Bay, all over St. Louis, and down in New Orleans. All the cats wanna dance with sweet little sissy. They'll be rocking on Bandstand, Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, and around the Frisco Bay, way out in St. Louis, and down in New Orleans. All the cats wanna dance with sweet little 16. Sweet little 16, she's got the grown-up blues, dresses and lipstick, she's sporting high-heeled shoes. Oh, but tomorrow morning she'll have to change her trim. She'll be sweet 16 and back in school again. But they'll be rocking in Boston or Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and around the Frisco Bay. Sexualität, die Begierden waren Triebfeder, Hemmschwelle und Überwachungsmechanismus. Man heiratete, um ein Mädchen ins Bett zu kriegen, und den Fantasien folgte der Absturz in die Kleinbürgerlichkeit und Mittelmäßigkeit. Das Auto war Statussymbol und Ort heimlicher Verführung. Fand der US-amerikanische Traum der 50er im Automobil statt? rock and roll. It's, let's face it, it's jumping into bed and rocking and rolling. That was what it was. That's where it got its name. Rock and roll wurde zu mehr als einer Phrase. Rock and roll war das Kürzel für eine affektive und kaum zu begreifende Musikform mit sinnlichem Rhythmus. Musik, die die einen mobilisierte und die anderen verblendete. Und Rock'n'Roll barg im latent rassistischen Süden eine weitere Ungeheuerlichkeit in sich. Weiße spielten mit schwarzen Metaphern. I say, come on over, baby. Baby, you can't go wrong. We ain't faking it. Oh, lot of shaking going on. Well, I say, come on over, baby. We got chicken in the corner. Woo, huh? Come on over, baby. Baby, got the bull by the horn. We ain't faking it. Oh, lot of shaking going on. I said shake, baby, shake. I said shake it, baby, shake it. I said shake, baby, shake. Come on over. Oh, a lot of shaking going on. Rock and roll, Land und Stadt, rural und urban. Memphis, Tennessee, Lubbock, Texas, Clarksdale, Mississippi, New York, New York, Country, Blues, Rhythm and Blues. Genau, also dort, wo die Schwarzen, die am Tage Baumwolle gepflückt haben, abends in ihren Juke-Joints gespielt haben, aber eben auch Memphis, wo sie dann mehr Geld verdienen konnten. Und der Weg der Schwarzen von Clarksdale ging ja auch über Memphis nach Chicago. Wobei die große Migrationswelle nach Chicago, New York oder Detroit in die Industriezentren des Nordens Anfang der 50er bereits vorbei war. Die große Migrationswelle hatte es mit Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg gegeben. Die Rüstungs- und die Automobilindustrie brauchte Arbeitskräfte. Rüdiger Blömicke noch einmal. Rock'n'Roll ist erfunden worden, weil die Generation nach dem Krieg mit der Musik ihrer Väter nicht mehr so viel anfangen konnte. Es war eine lebendige Entwicklung. Die Jugend stürmte nach vorne und hat ihr Heil gesehen darin, dass man eben sich absetzte von der Generation davor. Und was in jeder Generation passiert, es musste lauter sein, es musste moderner sein und es musste eben eine Identifikation geben für diese Generation mit dieser Musik. Und sie konnten sich nicht mehr mit der Tanzmusik ihrer Väter oder Vorväter identifizieren. Verkürzt dargestellt. Zumal es nach diesem Krieg Jugend zum ersten Mal gegeben haben mag. Just one question, sir. The discipline problem here. I beg your pardon. Well, I understand that. There is no discipline problem in this school, Mr. Dadier. Not as long as I'm principal. Filme kamen hinzu. The Wild One, Marlon Brando. Oder Rebel Without a Cause, James Dean. Oder, wie eben gehörte, Black Bot Jungle. Wobei es in diesem Fall weniger der Film selbst war, der Kontroversen hervorrief, sondern die Musik, die als Untermalung des Abspanns lief. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. Damit war 1955 Rock'n'Roll als Genre installiert. Der Song So Bill Haley wurde speziell für mich geschrieben von Max Freeman und Jimmy the Knight. Sie gaben ihn mir in Atlantic City, New Jersey. Ich erinnere mich an die erste Nacht, als wir ihn spielten. Ich wusste von Beginn an, das ist es, das ist mein Ding. Die Platte kam heraus, verkaufte fast 700.000 Stück und gelangte in die Top 20. Aber richtig los ging es tatsächlich erst, als Rock Around the Clock in jenem Film Black Bot Jungle zum Einsatz kam und sofort an die Spitze der Hitparaden gelangte. Rüdiger Blömicke. Ich bin der Meinung, dass es schon richtig ist, wenn Sam Phillips sagt, Rocket 88 von Jackie Branston war der erste Rock'n'Roll-Titel, weil er hat den typischen Rock'n'Roll-Drive. Da ist ein Rhythm-Blues-Stück aus der Vergangenheit geholt worden. Vergangenheit meine ich die Blues-Muster. Und da ist richtig Rock'n'Roll draus gemacht worden. Das hat auch damit zu tun, dass das eben eine neue Generation war. Ike Turner, der später mit seiner Frau Tina berühmt geworden ist, hatte da eigentlich die Fäden gezogen. Und der hatte ein Rock'n'Roll-Feeling. Und dass Jackie Branston letztendlich zum Autor des Stückes geworden ist, lag einfach daran, dass man nicht richtig wusste, wem sollte man das Stück zuschreiben. Und Jackie Branston hat gesungen. Aber das war ein Stück von Ike Turner, der auch am Klavier gesessen hat. Was vielleicht noch eine Rolle gespielt hat, ist, dass den Leuten, als sie von Clarksdale nach Memphis gefahren sind, um Sam Phillips vorzuspielen, der Verstärker vom Auto gefallen ist. Und so ist ein etwas schräger, rockiger Sound auch durch den Verstärker mit entstanden. Aber das waren eben Schwarze, die in Clarksdale zusammengespielt haben, in dem Hotel der Stiefmutter von Ike Turner. Das kann man heute übrigens noch besichtigen. Und die sich gesagt haben, wir machen was Neues. Und B.B. King hatte ihnen den Tipp gegeben, dann fahrt doch mal nach Memphis. 1951. You've heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along. Smart and designed, black convertible top, and the gals don't mind. Sporting with me, riding all around town for joy. Blow your horn, Raymond, blow! And don't be late, baby, we're pulling out about half past eight. Going round the corner and hit a fifth. Everybody in my car's gonna take a little nip. Move on out, oozing and cruising along. Es gab allerdings auch schon andere Stücke dann vor Elvis Presley, die man als erste Rock'n'Roll-Stücke bezeichnen kann. Zum Beispiel von Fats Domino, Going Home. Oder Ray Charles hat derzeit schon in Clubs sein I Got a Woman gesungen, das Elvis später übernommen hat. You don't really have people who can hear music and can tap their feet to it. Auch Bill Haley war schon vor Elvis da mit Crazy Man Crazy. Und Elvis hat Bill Haley auch mal gesagt, Crazy Man Crazy war ein tolles Stück, das hat mich beeinflusst. Crazy Man Crazy, Crazy Man Crazy. Es gab und gibt andere Vermutungen für den ersten Rock'n'Roll. Eine dieser war ein Song, der anspielungsreicher gar nicht mehr ging. 60 Minute Man der Dominos. 1951 ebenfalls, der es trotz des riskanten Textes von den Rays in die Popcharts brachte. They call me Love and Dad. I'll rock 'em, roll 'em all night long. I'm a 60-minute man. Yeah, yeah, yeah. If you don't believe I'm all I say, come up and take my hand. When I let you go, you'll cry. Oh yes, he's a 60-minute man. There'll be 15 minutes of kissing. Then you holler, please don't stop. Don't stop! There'll be 50 minutes teasing, and 50 minutes squeezing, and 50 minutes of blowing my top. If your man ain't treating you right, come up and see your dad. I'll rock 'em, roll 'em all night long. I'm a 60-minute man. 60-minute man. Then you holler, please don't stop. Don't stop. There'll be 50 minutes of teasing, and 50 minutes of squeezing, and 50 minutes of blowing my top. If your old man ain't treating you right, come up and see old Dan. I rock 'em, roll 'em all night long. I'm a 60-minute man, oh yeah. Nur Sozialrevolutionäre im eigentlichen Sinne. Das waren all die, die bisher erwähnt wurden, nicht. Elvis antwortete einem Reporter auf die Frage, wie er zu der Meinung stünde, seine Musik führe zu Jugendkriminalität. Yes, sir, I have. I've tried to figure it out. I don't see how they could think that it would contribute to juvenile delinquency. Because if there's anything I've tried to do, I've tried to live a straight, clean life. And not set any kind of a bad example. Ja, Sir, sagt er, ich habe darüber nachgedacht, aber ich selbst führe ein sauberes Leben und kann nicht als schlechtes Beispiel herangezogen werden. An anderer Stelle entgegnet er auf die Bemerkung, dass er ja ein feiner Kerl sei. Well, thank you very much. I can say that, and I certainly appreciate it a lot, because if there wasn't somebody on my side, I'd be lost, you know? There's people, regardless of who you are or what you do, there's going to be people that don't like you. There were people that didn't like Jesus Christ. They killed him, and Jesus Christ was a perfect man, you know. Danke, vielen Dank. Wenn niemand auf der Seite von einem ist, ist man verloren. Es gibt immer Menschen, die dich nicht leiden können, egal was du sagst, tust oder wie du aussiehst. Auch Jesus Christus, gewiss ein perfekter Mensch, hätte schließlich dran glauben müssen. Blömeke ist der Ansicht, dass Elvis und die anderen nicht einmal aufmüpfig waren. Nein, die waren nicht wirklich aufmüpfig. Die waren einfach nur versucht, aus ihrer nicht gerade sehr rosigen Situation herauszukommen. Das waren alles Leute, die soziale Aussteiger letztlich gewesen sind durch die Musik. Die kamen aus einfachen Verhältnissen, wie Elvis natürlich auch. Für die gab es keinen besseren und keinen schnelleren Weg, als Geld zu machen und letztendlich auch Ruhm zu bekommen als die Musik. Und als sie gemerkt haben, wir kommen an, da haben sie diese Karte ausgespielt. Man kann höchstens sagen, dass jemand wie Chuck Berry schon mehr wollte, als nur als Musiker bekannt werden. Der wollte auch klar machen, ich bin als Schwarzer genauso viel wert oder sogar noch mehr wert als ihr. Und das hat er auch bei seinen Auftritten klar gemacht. Und das hat er auch mit Stücken wie Brown Eyed Handsome Man klar gemacht, dass eigentlich Brown Skin Handsome Man hieß. Und er wollte sagen, hier, ihr könnt mich mal. Und diese Haltung hat ihm aber auch sehr geschadet, weil es hat ihn letztendlich auch die Staatsanwaltschaft verfolgt. Natürlich hat er auch selber Schuld. Er hat eine Minderjährige über eine Grenze gebracht von Mexiko, von New Mexico. Und das war in Amerika zu der Zeit ein unmöglicher Vorgang. Es gab auch ein Gesetz, das das verbot. Und da hat man ihn eingebuchtet. Ein paar andere Namen sollte man noch erwähnen. Von den Rock'n'Rollern auf jeden Fall Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Gene Vincent, Eddie Cochran. Das sind so die wichtigsten. Little Richard hatte ich schon erwähnt, ja. Und natürlich Fats Domino auch. Alan Freed, der Disc Jockey, der den Begriff Rock'n'Roll geprägt haben soll, ist 1960 angeklagt worden wegen Steuerhinterziehung. Den eigentlichen Grund seiner staatsanwaltschaftlichen Verfolgung, Bestechung nämlich durch die Schallplattenindustrie, konnte man ihm nie direkt nachweisen. Bill Haley, Jahrgang 1927 und somit sowieso älter als die anderen, wurde immer wieder nur noch reduziert auf Rock Round the Clock. Er starb 1981. Ike Turner, der Mann hinter Jackie Branston, lebt demnächst 73 in Los Angeles. Elvis. Chuck Berry lässt sich immer noch die Gage vor dem Auftritt geben. Alan Freed verstarb kurz bevor er nach seinem Prozess ins Gefängnis musste. Rüdiger Blömicke. Rock'n'Roll hat dazu beigetragen, dass erstmal wirtschaftliche Vorteile erkannt wurden, wenn man auch die Schwarzen förderte. Das heißt, mit schwarzer Musik war auch bei Weißen Geld zu verdienen. Und das ist ja immer der einfachste Weg, um Barrieren einzureißen, wenn man Geschäfte machen kann. Und gerade in Amerika, sodass Schwarze auch plötzlich im Rundfunk, im Fernsehen auftauchten, bei Dick Clark in Bandstand durften Schwarze auftauchen. Und das hat sicherlich dazu geführt, dass es nicht mehr ungewöhnlich war, dass in einem Lokal oder wie hier in einem Fernsehstudio Schwarze und Weiße gleichzeitig tanzten. Nicht miteinander tanzten, aber immerhin die Jugendlichen hielten es dann gar nicht mehr so für unmöglich, mit den Schwarzen auch zu reden, weil sie merkten, die haben ja gleiche Interessen wie wir. Also in der Zeit, wo ohnehin das Bestreben auch offiziell da war von der Regierung, dass man die Rassenbarrieren etwas beseitigte, da war das durchaus drin, über die Musik diese Rassenschranken einzureißen. Aber lange hat es nicht gehalten. Das Abendland steht allerdings noch. Und die westliche Welt wäre, insbesondere ohne das Rockin' and Rollin' all night long, ein wenig ärmer. Und wem gibt man das Schlusswort? Dem, der vor nicht allzu langer Zeit verstarb, Sam Phillips. Well, y'all are just a delight to have, and I just wish I didn't have to run, because I would, after the tape's off, I'd like to talk or do anything I could. Nun, Leute, sagte er eben, ich hätte euch gern noch ein bisschen bei mir gehabt. Ich wünschte, ich müsste nicht los, aber ich muss. Wir hätten noch so schon reden können, doch ich muss wirklich aufbrechen. And that's it. Das war Rock etc. mit einer Sendung zum 50. Geburtstag des Rock'n'Roll von Knut Benzner.